Staatsnot. Das macht auch der eindringliche Appell der Partei, Staats- und Regierungsführung deutlich, der heute in der Pravda veröffentlicht wurde. In ihm wird mit blutendem Herzen, so heißt es dort, an die Vernunft der streitenden Parteien appelliert, mit dem Morden aufzuhören. Aber Vernunft, die gibt es im Kaukasus anscheinend nicht mehr. Die Ungarn hatten hohen Besuch aus dem Westen. François Mitterrand, der französische Staatspräsident, war 2 Tage lang Gast in Budapest. Mitterrand hat dabei wieder einmal eindringlich für eine europäische Konföderation geworben. Gábor Kisztel in Budapest, Sie haben den Besuch beobachtet. Der französische Staatspräsident Mitterrand hat als erster westlicher Politiker kein Hehl daraus gemacht, in Ungarn mit Übergangspolitikern zu verhandeln. Die Atmosphäre seines 2-tägigen Besuches war dementsprechend gedämpft. Hinzu kam allerdings auch noch, dass die Ungarn es noch nicht gelernt haben, mit Zusagen von Unterstützungen und Würdigungen zu leben, die sich nicht gleich in Kredite übersetzen lassen. So hat der für den erkrankten Regierungschef eingesprungene stellvertretende Ministerpräsident Peter Metyashi vergebens zur dramatischen Schilderung der Lage der mit einer Westverschuldung von 20 Milliarden Dollar belasteten ungarischen Wirtschaft ausgeholt. Mitterrand berief sich auf Frankreichs Einsatz für Ungarn bei der EG und zeigte viel mehr Interesse für die Zeit nach dem Zerfall des Comecon, das heißt des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Er würdigte die Abschaffung der Rubelverrechnung und die bereits erfolgte Einstellung des ungarischen Importes in die UdSSR als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Genesung der Volkswirtschaft des Gastgeberlandes und wollte wissen, ob die jetzige Regierung auch mal Schritte zur Abschaffung des Korruptionsnetzes in der Wirtschaft zu unternehmen gedenke oder aber es der Nachfolgerin überlassen wolle. Lange Gespräche führte er mit den Vertretern der Opposition über die Möglichkeiten der Gründung von gemischten Unternehmen, die zu fördern die Aufgabe der Budapester Filiale einer französischen Bank sein wird. Eine entsprechende Absichtserklärung ist mit dem ungarischen Handelsministerium bereits unterzeichnet worden. Mitterrand lag es offensichtlich dran, hervorzuheben, dass er in der jetzigen Opposition die künftigen Gesprächspartner sieht. Der sozialistische Regierung muss allerdings zugute gehalten werden, dass sie diese Einstellung des Gastes mit Fassung getragen hat. In einem Punkt sind allerdings die Ungarn hart geblieben. Sie zeigten zwar Interesse für Mitterrands europäische Konföderationspläne, doch als der Präsident in Verbindung mit den Sicherheitsinteressen des Kontinentes auf seine Bedenken gegen die deutsche Einheit zu sprechen kam, musste er, der europäische Musterdemokrat, vom amtierenden Staatsoberhaupt Magyar Szürös, einem ehemaligen kommunistischen ZK-Sekretär, den Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker hinnehmen. Dafür äußerte er sich entzückt über die Revolution in Rumänien, bis ihn dann die Opposition bat, zu bedenken, dass im Nachbarland auch einige Millionen Nicht-Rumänen leben, für deren Gleichberechtigung die Garantien jetzt geschaffen werden müssten. Wenn der Staatspräsident schon der Meinung ist, dass nach 1918 die Grenzen in Europa unrichtig gezogen worden seien. In Moskau kommt unterdessen Michail Gorbatschow, der Mann, der die ganze revolutionäre Reformbewegung in Osteuropa erst in Gang gebracht hat, in Nöte. Der Nationalitätenkonflikt, der sich in der Kaukasusrepublik Armenien und Aserbaidschan zu einem Bürgerkrieg ausgeweitet hat, gefährdet nicht nur die Einheit des Sowjetreiches, sondern auch seine Politik der Perestroika. Selbst mit massivem Truppeneinsatz ist der blutige Streit zwischen christlichen Armeniern und muslimischen Aserbaidschanern nicht zu stoppen. Die Lage im Kaukasus schildert Hans-Peter Riese in Moskau. Eine Handvoll militanter, unverantwortlicher Abenteurer und Schwarzhändler hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow heute beschuldigt, an den Spannungen im Kaukasus interessiert zu sein. Sie plünderten beide Völker aus und die Perestroika sei ein Dorn in ihrem Fleische. Da sie zu einem Frontalangriff allerdings nicht fähig seien, schürten sie die Spannungen zwischen den Nationalitäten, sagte Gorbatschow heute bei einer Konferenz im Kreml. Unterdessen regt sich in der Bevölkerung der UdSSR zunehmender Widerstand gegen die Einberufung von Reservisten in die Krisenregion. Aus Krasnodar werden bereits Demonstrationen vor der Militärverwaltung von Angehörigen der einberufenen Soldaten gemeldet. Auch die Zeitung Komsomolskaja Pravda berichtete heute von empörten Anrufern und von wachsendem Widerstand. Wir wollen nicht, dass unsere Männer von der Hand von Banditen und Nationalisten sterben, war auf den Plakaten in Krasnodar zu lesen. Es sei Aufgabe der regulären Armee, die Unruhen unter Kontrolle zu behalten. So die Meinung der Demonstranten. Unterdessen kommen Meldungen aus dem Iran, dass Tausende von Aserbaidschanern die Grenze überquert hätten und in den angrenzenden iranischen, westaserbaidschanischen Provinzen am muslimischen Freitagsgebet teilgenommen hätten. Dies beweist, dass die sowjetische Grenze jedenfalls nicht geschlossen ist. In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, ist inzwischen ein Teilstreik ausgerufen worden, der auch einen Großteil der öffentlichen Nahverkehrssysteme betrifft. Barrikaden sind errichtet worden und die Stadt werde, so lauten Augenzeugenberichte heute aus Baku, von Militär- und Volksmilizen kontrolliert. Die aserbaidschanische Volksfront will damit die Aufhebung des Ausnahmezustandes und den Abzug aller sowjetischen Streitkräfte aus Aserbaidschan erzwingen. Ihre Anwesenheit verstoße gegen die Verfassung der Republik, heißt es. In Armenien geht die Bewaffnung von Zivilisten und die Aufstellung von Freischärlereinheiten offenbar weiter. Es hätten sich inzwischen Tausende gemeldet, heißt es bei Armen Press, einer armenischen Nachrichtenagentur. Von ihr war auch verbreitet worden, Armenien wolle nun die Verteidigung seines Territoriums selber organisieren und habe deshalb eine Art Mobilmachung der Republik angeordnet. Diese Maßnahme sei getroffen worden, nachdem aus der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan ein bewaffneter Angriff auf ein armenisches Dorf erfolgt sei, dem zwei Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. Mittlerweile greift auch die totale Blockade Armeniens durch Aserbaidschan. Die Wirtschaft der Republik sei paralysiert, schreibt die sowjetische Nachrichtenagentur TASS heute. Nur über Georgien erreichen noch wenige Versorgungszüge Armenien, wo die Lage immer dramatischer wird. In Nagorno-Karabach ist die Lage besonders gespannt. Hier toben die härtesten Kämpfe zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Die Stadt Stepanakert, die Verwaltungshauptstadt von Nagorno-Karabach, ist zu einem Drittel ohne Wasser und Strom sowie ohne Heizung. Wir sehen und begreifen die Situation, sagte Gorbatschow heute im Kreml. Und wir müssen alles nur Erdenkliche tun, um den beiden Völkern zu helfen und ihre Leben zu verteidigen. Am 20. Januar 1989 hatte George Bush von Präsident Reagan, dem er bereits als Vizepräsident diente, das Amt übernommen. Überraschend für viele politische Beobachter genießt George Bush zum Ende seines ersten Jahres im Weißen Haus ein Ansehen in der Bevölkerung, wie es sein Vorgänger Ronald Reagan selbst zu seinen populärsten Zeiten nie erreicht hat. Das schließt Konrad Schulz-Burkel aus zwei Meinungsumfragen. US-Präsident George Bush kann sich freuen. Nach Umfragen der New York Times und der Fernsehgesellschaft CBS haben ihm 76% der Befragten gute Noten für das erste Jahr gegeben. Nach einer weiteren Umfrage der Washington Post und der TV-Gesellschaft ABC sind es sogar 79%. Damit ist George Bush nach 12 Monaten der populärste Präsident seit John F. Kennedy. Bereits vor diesen Umfragen hatten Historiker wie der Yale-Professor Stephen Skoronek sich erstaunt gezeigt, wie gut Bush sein Amt ausfüllt. Skoronek verglich Bush sogar mit Harry Truman. Vor allem die Außenpolitik von Bush wird von den meisten gelobt. Dass die Mauer in Berlin nur noch etwas für Steinesammler ist, schreibt man zwar in erster Linie Gorbatschow zu, aber so heißt es hier in Washington, auch Bush war daran nicht ganz unbeteiligt. Denn unbestritten ist, die beiden mächtigsten Staatsmänner können gut miteinander. Das zeigte sich beim Gipfeltreffen in Malta und dieser Tage beim Einmarsch sowjetischer Truppen in Aserbaidschan. Bush zeigte öffentlich Verständnis dafür, dass Gorbatschow dort durchgreift. Dass er nach dem Massaker in Peking ziemlich schnell wieder diplomatische Beziehungen zur chinesischen Führungsspitze anknüpfte, indem er Sicherheitsberater Scowcroft und den stellvertretenden Außenminister Eagleburger in geheimer Mission dorthin fliegen ließ, störte offenbar nur ein paar Journalisten. Seinen Popularitätsschub bekam Bush dann durch die Invasion Panamas. Das hatte wohl auch keiner erwartet, dass ein Präsident wie Bush so hart sein kann. Das Einfangen des Buhmanns Noriega machte dann auch vergessen, dass bei dieser Invasion einige hundert Menschen getötet wurden, dass US-Soldaten sich in Panama City wie die Axt im Walde benahmen und Botschaften stürmten oder mit lauter Rockmusik sogar den Gesandten des Vatikans aufbrachten. Dass Bush mit den meisten Staatsführern so gut klarkommt, hat ihm auch Pluspunkte im Kongress eingebracht. Der Kongress hat in diesem Jahr weniger häufig von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht als bei vielen anderen Präsidenten. Selbst die Demokraten bescheinigen Bush zu 2/3 eine gute Amtsführung und sogar die schwarze Minderheit akzeptiert ihn. Das war bei seinem Vorgänger Reagan nicht der Fall. Innenpolitisch gibt es allerdings eine Reihe von Problemen, die Bush nach dem ersten Jahr nicht so gut aussehen lassen. Das Bildungswesen müsste dringend reformiert, neue Umweltschutzgesetze sollten schleunigst erlassen werden und das Problem der Obdachlosen ist bisher stark vernachlässigt worden. Die Mehrheit der US-Amerikaner ist der Ansicht, dass ihr Präsident darüber zwar viel im Wahlkampf geredet, aber bisher so gut wie nichts getan hat. dass Rajneesh heute im Alter von 58 Jahren an einer massiven Thrombose in den Herzkranzgefäßen gestorben sei. Und auch sonst ist man im Augenblick in der westindischen Stadt Pune nicht gerade zu weiteren Auskünften bereit. Die Anhänger des Gurus, der nach Lehr- und Wanderjahren dorthin wieder nach Indien zurückgekehrt war, geben sich dem Schmerz hin. Die indischen Behörden halten sich bewusst zurück. Aber viele Beamte in Bombay und Pune atmen sogar auf. Nicht zu laut, schließlich war Rajneesh ja ein heiliger Mann. Und ungeachtet aller juristischen Probleme, ungeachtet auch der größeren Schwierigkeiten, die der indische Staat insgesamt mit den Sannyasins, also den Anhängern des Meisters, gehabt hatte, in Indien ist man gegenüber allen Religionen und Ähnlichem aufgeschlossen. Der Hinduismus lässt zu, dass man vorsichtshalber an alles ein bisschen glauben kann, so als Versicherung für Zen sei. Deswegen konnte Rajneesh ja trotz aller Steuerprobleme eigentlich auch wieder nach Pune in seine Hochburg, die in der Blütezeit zigtausende von westlichen Jüngern angelockt hatte, zurück. In Ashram dort wurde die freie Liebe gepredigt, die Hingabe an die Sinne und wüsteste Geschichten wurden nicht nur in Indien verbreitet. Der Bhagwan als Personifizierung der Hippie-Kultur, dies Bild wurde auch mithilfe der Medien tüchtig verbreitet, trug noch dazu bei, dass die Zahl der rot gekleideten Anhänger in der ganzen Welt wuchs. Als Rajneesh vorübergehend im amerikanischen Bundesstaat Oregon Zuflucht nahm, dort ein neuer Ashram aufgebaut wurde, als von kriminellen Verfehlungen des Meisters, mehr aber noch seiner Führungsmannschaft die Rede war, als Rajneesh dann von den amerikanischen Behörden gedemütigt die USA verlassen musste und nach kurzen Aufenthalten an verschiedenen Plätzen wieder in die Heimat Indien zurückkehrte, da waren viele der ehemaligen Mitläufer schon längst wieder abgesprungen. Doch trotz der Abkehr des göttlichen Meisters von den Prinzipien der freien Liebe, trotz AIDS-Test-Vorschrift, um den Ashram überhaupt betreten zu dürfen, trotz aller möglichen neuen Eigenheiten des Sektenchefs, gab es immer noch reichlich Zulauf, vor allem aus der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Staaten. Mit dazu beigetragen hat ein Geschäftsimperium von Discos und Restaurants. Erst in den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie weit verzweigt die Gelder der Rajneesh-Stiftung eigentlich angelegt waren. Dutzende von Luxuslimousinen, üppiger Schmuck an den Handgelenken und auf dem Kopf des Meisters ließen erahnen, dass beileibe nicht alle Millionen in den USA in den Sand gesetzt worden waren. Ob das Glaubens- und Firmenimperium jetzt noch Bestand hat, das ist fraglich. Einen Nachfolger hatte Rajneesh, der noch vor gar nicht langer Zeit seine Anhänger davon befreite, ein Antlitz von ihm an einer Kette mit sich zu tragen, nicht aufgebaut. Der Ashram von Pune, die Gemeinschaft der Sannyasins in aller Welt, hatte schließlich nur einen Mittelpunkt ihres Daseins, Rajneesh. Nach mehrstündigen Kämpfen haben sowjetische Truppen heute früh die Hauptstadt der Unruhe-Republik Aserbaidschan, Baku, weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Beim Einmarsch der Soldaten sollen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Diese Zahl nannte ein Journalist der aserbaidschanischen Nachrichtenagentur. Das Innenministerium in Moskau machte am Mittag keine näheren Angaben, sondern sprach nur davon, dass es Opfer in den Streitkräften und bei der Zivilbevölkerung gegeben habe. Heftige Gefechte sollen sich in der Umgebung der Garnison von Baku sowie um den Rundfunk und die Fernsehstation zugetragen haben. Der Fernsehsender, der offenbar schwer beschädigt wurde, hat seit gestern Abend den Betrieb einstellen müssen. Über Baku war vor dem Truppeneinmarsch der Ausnahmezustand verhängt worden. Der Erlass wurde von Staats- und Parteichef Gorbatschow unterzeichnet. Alle Aufforderungen an die aserbaidschanischen Nationalisten, die Straßenblockaden zu beseitigen, waren missachtet worden. Ein Vertreter der Volksfront erklärte, der Angriff der Armee habe sich gegen eine unbewaffnete, friedliche Bevölkerung gerichtet. In einem Kommuniqué des Militärs hieß es dagegen, man sei gezwungen worden, das Feuer zu eröffnen. Der Vorstand der kommunistischen SED-PDS ist am Vormittag in Ost-Berlin zu einer Krisensitzung zusammengetreten. Vor dem Hintergrund scharfer innerparteilicher Kritik an zu langsamen Reformen befasst sich das Führungsgremium auch mit Forderungen nach einer Selbstauflösung der SED. Parteichef Gysi hatte dies gestern Abend strikt abgelehnt. Solche Forderungen seien unverantwortlich und gefährdeten die Stabilität der DDR. Gysi gab bekannt, dass die Partei jetzt nur noch 1,2 Millionen Mitglieder habe. Die SED-PDS werde wahrscheinlich noch weitere Enttäuschungen, vielleicht auch hinsichtlich einiger Personen, erleben. Offenbar war dies ein Hinweis auf Meldungen, Dresdens Oberbürgermeister Berghofer werde sich zu den Sozialdemokraten der DDR übertreten. Als einen wahrhaftigen Vorkämpfer für Gerechtigkeit und Menschlichkeit hat Bundespräsident von Weizsäcker den langjährigen SPD-Fraktionschef Wehner gewürdigt, der gestern Abend in Bonn im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Zur Debatte stehen unter anderem der Verzicht auf das Machtmonopol der Kommunisten, die Einführung des Mehrparteiensystems und freie Wahlen. Eine Forderung der slowenischen KP sieht die Auflösung der Zentralpartei in 8 selbstständige Parteien der Teilrepubliken und der autonomen Provinzen vor. In Belgrad wird mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Reformern gerechnet. Bereits gestern bekräftigte der Sekretär der Parteiorganisation innerhalb der Armee, Simic, den Widerstand der Militärs gegen ein Mehrparteiensystem. Er sagte, die Armee werde den Sozialismus in Jugoslawien verteidigen und an der Idee des Kommunismus festhalten. In der DDR ist 1976 nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel nur knapp eine Atomreaktorkatastrophe vom Ausmaß Tschernobyls verhindert worden. In einem vorab veröffentlichten Bericht der Zeitschrift heißt es, im Kernkraftwerk Lubmin bei Greifswald habe eine Kernschmelze gedroht, nachdem ein Brand in einem Kabelnetz ausgebrochen sei. Daraufhin seien mehrfach geprüfte Schutzvorrichtungen ausgefallen, führte Spiegel unter Berufung auf einen damals in dem Kernkraftwerk angestellten Sicherheitsingenieur aus. Unter strenger Geheimhaltung habe man den Brandherd gesäubert und nach etwa 4 Monaten den Reaktor wieder in Betrieb genommen. Dieser angeblich schwerste Störfall in der DDR, vom Spiegel als beinahe GAU bezeichnet, sei bis heute von der DDR-Regierung verheimlicht worden. Die amerikanische Raumfähre Columbia ist nach einem Flug von fast 11 Tagen am Vormittag sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien gelandet. Ursprünglich war die Rückkehr bereits für gestern geplant, doch musste sie zuerst wegen schlechten Wetters und dann wegen eines vorübergehend ausgefallenen Ersatzcomputers an Bord 2-mal verschoben werden. Damit stellten die 5 Astronauten mit 10 Tagen, 21 Stunden und 1 Minute unfreiwillig einen neuen Dauerrekord für Shuttleflüge auf. Die sowjetischen Truppen haben geschossen. Wie viele Menschen an den Straßensperren und bei dem Vorrücken starben, kann wahrscheinlich niemand im Augenblick mit Sicherheit angeben. Gorbatschow hat lange gezögert, jetzt haben die Militärs im Kaukasus das Sagen. Aus Moskau Hans-Peter Riese. Nachdem Truppenkontingente heute Nacht das Zentrum der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku besetzt haben, herrscht dort eine angespannte Ruhe, wie die sowjetische Nachrichtenagentur TASS berichtet. Die Kämpfe mit bewaffneten Gruppen der aserbaidschanischen Volksfront haben bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Ein Sprecher der Volksfront in Moskau bezeichnete die Aktion als so wörtlich bewaffneten Angriff auf das unbewaffnete Volk von Baku. Die Truppen hatten nach Verhängung des Ausnahmezustandes über die Stadt gestern Abend versucht, strategisch wichtige Punkte zu besetzen. Vor allem das Rundfunkgebäude, das Zentralkomitee der Partei und die Zentrale der aserbaidschanischen Volksfront. Deren bewaffnete Kämpfer, die TASS als Guerillas bezeichnet, hatten sich hinter Barrikaden verschanzt, die bereits in den vergangenen Tagen systematisch in der Stadt aufgebaut worden waren. Wie viele Menschen bei den Kämpfen getötet worden sind, war heute Morgen vollkommen unklar. Ein Vertreter der aserbaidschanischen Volksfront sprach in Moskau von sehr vielen Opfern. TASS schrieb zur Begründung der Militäraktion und des Ausnahmezustandes, die Volksfront habe systematisch Hysterie geschürt, Gerüchte verbreitet und zum Sturz der Sowjetmacht aufgerufen. Die daraus entstandene kritische Situation habe das Präsidium des obersten Sowjets veranlasst, den Ausnahmezustand über Baku zu verhängen und die Truppen zu rufen. Aus den Meldungen des sowjetischen Rundfunks von heute Vormittag ist zu entnehmen, dass die Soldaten erst geschossen haben, nachdem sie von den Volksfrontkämpfern angegriffen worden sind. In der Innenstadt von Baku, so die Rundfunkmeldungen, seien erhebliche Zerstörungen zu sehen. Fast alle Scheiben des Rundfunk- und Fernsehgebäudes im Zentrum seien zerstört. Der Militärkommandant von Baku wendet sich regelmäßig über den Rundfunk an die Bevölkerung der Stadt und ruft sie zur Ruhe und Besonnenheit auf. Die Einwohner von Baku wagen sich nicht auf die Straße aus Angst, dass die Kämpfe wieder aufflammen könnten. Autos dürfen nur mit Sondergenehmigung der Militärkommandantur in der Stadt fahren. An allen strategischen Punkten sind Panzer stationiert. Nach diesen Meldungen ist die Situation in Baku selber unter Kontrolle, während in Nagorno-Karabach und anderen Regionen weiter gekämpft wird. Aus armenischen Quellen verlautet heute Morgen, dass Hunderttausende bewaffnete bewaffneter Aserbaidschaner an den Grenzen zu dieser Region aufmarschiert sein. Auch an den Grenzen der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan in Armenien werden Kämpfe gemeldet. Nach Auskunft des Vertreters der aserbaidschanischen Volksfront in Moskau hat in der vergangenen Nacht das Regionalparlament von Nachitschewan den Austritt der Region aus der UdSSR erklärt, weil seine Souveränität angeblich in der Sowjetunion nicht mehr garantiert sei. CDU Ost hat sich gestern nicht dazu entschließen können, aus der Regierung Modrow auszuscheiden. Daraufhin bekam die CDU West noch kältere Füße im Umgang mit diesem möglichen Ostpartner. Aber auch die SED-PDF traf sich heute Morgen zu einer Krisensitzung, denn es gibt kräftige Kritik aus den eigenen Reihen. Hans-Jürgen Fink ist für uns in Ost-Berlin. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schwarz. Was lässt sich im Augenblick über die Krisensitzung der SED-PDF sagen? Genaues lässt sich noch nichts sagen. In diesem Moment, der Vorstand tagt hinter verschlossenen Türen. Um 15.30 Uhr will man vor die Presse gehen. Es könnte in der Tat eine historische Stunde werden für die SED. Es gibt ja seit langem bekannt verschiedene Plattformen in dieser einst führenden Partei. Und es gibt Forderungen nach Auflösung dieser Partei überhaupt. Man wird sehen. Gerüchte gibt es in dieser Richtung, dass diese heute überhaupt alles hinschmeißen werde und dass die SED damit praktisch vor dem Scheitern steht. Herr Fink, hier kursieren eine ganze Reihe von Zahlen. Weiß man eigentlich, wie viele Mitglieder die SED jetzt noch hat? Man weiß es nicht genau, nur gestern Abend in der Aktuellen Kamera wurde von Güse gesagt, die Partei hätte noch 1,2 Millionen Mitglieder. Das wäre dann rund 1 Million weniger als am Anfang. Ja, diese Selbstauflösung der Partei ist wie wahrscheinlich? Die ist höchstwahrscheinlich, denn es kriselt, Sie sagten es nicht nur, es rumort, die Partei steht vor dem Zerbrechen. Es gibt die verschiedensten Strömungen, eine linksmarxistische, eine trotzkistische Strömung und es gibt einen großen Trend, eine große Fraktion, die hin zu den Sozialdemokraten will, von Berghofer, dem Dresdner Oberbürgermeister, ist ja bekannt, dass er in diese Richtung gehen will, er hat das nur ganz flau dementiert. Also die Partei kann so nicht mehr bleiben, wie sie bisher gewesen ist, sie zerbricht und man wird sehen, wie die Konkursmasse sich dann verteilt. Der größere Teil oder ein großer Teil möchte wahrscheinlich zur SPD, zu den Sozialdemokraten, die ja hier in der vergangenen Woche einen runden Parteitag hingelegt haben. Macht sich diese Krise auch an bestimmten Sachthemen fest? An den verschiedensten Sachthemen, die derzeit in der Regierung sind. Es geht um die grundlegende Erneuerung des Staates. Es gibt die verschiedensten Themen und es geht überhaupt darum, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht schnell genug geht, dass die Reform des Staates nicht schnell genug geht und es ist auch die Frage, wie schnell man dann den Einigungsprozess mit dem deutschen Westen betreiben will. Herr Fink, das andere Thema heute in Ostberlin ist der Parteitag der NDPD. Das ist offensichtlich der erste ordentliche Parteitag. So hat es ein Delegierter jedenfalls formuliert, ein Delegierter aus Leipzig, aus der Heldenstadt Leipzig, wie er ausdrücklich sagte. Es ist deshalb der erste ordentliche Parteitag, weil es erstmals demokratisch zuging, auch zulasten des Zeitplanes, muss man sagen. Denn erst vor einer Viertelstunde ist der Parteitag eigentlich eröffnet worden. Beachtung findet ferner die Festnahme des Washingtoner Bürgermeisters Barry wegen Drogenkonsums sowie die Situation der DDR-Parteien. Zunächst nach Ost-Berlin. Im Tagesanzeiger Ost-Zürich lesen wir: Seit Tagen sorgt die Führung der DDR-CDU für politische Verwirrung. Hinter dem Verwirrspiel steckt in erster Linie die deutsch-deutsche Wahltaktik. Denn trotz gegenteiliger Beteuerungen mischen sich die westdeutschen Parteien kräftig in den DDR-Wahlkampf ein. Sie betrachten den Ausgang der DDR-Wahlen als Vorentscheidung für die Bundestagswahlen im Dezember. Diese Logik zwingt die nicht-kommunistischen DDR-Parteien zur Entwicklung eines klaren, den bundesdeutschen Parteien ähnlichen Profils, weil sie nur so mit der Unterstützung der BRD-Partner rechnen können. Während die von der SPD-West vorbehaltlos unterstützte SPD-Ost neben der SED-PDS die wichtigste Position im linken Spektrum bereits besetzt hält, macht das potenzielle bürgerliche Lager in der DDR 14 Wochen vor der Wahl nach wie vor einen zerstrittenen und zersplitterten Eindruck. Zwar würde sich die Mehrheit der Ost-CDU gerne von der West-CDU zu deren DDR-Statthalter küren lassen. Bonner CDU-Strategen verlangen jedoch nicht nur den Austritt aus der Regierung, sie fordern auch die Ablösung des erst im Dezember gewählten neuen Parteivorsitzenden, der in Bonn als zu linkslastig eingestuft wird, hebt der Tagesanzeiger hervor. El País aus Madrid bemerkt: Die gegenwärtige Koalitionsregierung der DDR, geleitet von Ministerpräsident Modrow, hat ihre erste Krise überwunden, da die Ost-CDU weiterhin in der Koalition verbleibt. In Bonn wird die Regierungspartei von Helmut Kohl von einer Menge Zweifel geplagt im Hinblick auf die Haltung, die sie in der gegenwärtigen Lage in der DDR einnehmen soll. Der immer klarere Eindruck, dass die Sozialdemokraten der DDR, von der Bonner SPD unterstützt, an der Spitze des Wahlkampfes marschieren, sowie die dauernde Ankunft neuer DDR-Flüchtlinge, durchschnittlich 1500 pro Tag seit Jahresbeginn, stellt die Bonner Regierung vor eine schwierige Lage, heißt es in dem spanischen Blatt El País. Zu den möglichen Folgen der blutigen Unruhen im Süden der Sowjetunion schreibt die Presse aus Wien. So vielversprechend das abgelaufene Jahrzehnt mit seinen Veränderungen in Osteuropa geendet hat, so tragisch beginnt das Neue für den Wegbereiter all dieser Reformen im eigenen Land. Der Nationalitätenkonflikt im Kaukasus ist zum offenen Bürgerkrieg eskaliert und hat eine Dynamik angenommen, die nur noch die allergrößten Optimisten hoffen lassen kann, dass selbst diese Entwicklung dem zielstrebigen Reformer Gorbatschow à la longue in die Hände spielen könnte. Schon schelten die einen die Untätigkeit, schon konzedieren die anderen den Unabhängigkeitsrufern in den übrigen Teilen des Sowjetreichs selbstverständlich das Recht auf Loslösung von Moskau. Ein Mittelweg bietet sich nicht an. Denn nationalistisch begründete, religiös, fundamentalistisch geschürte Politik und Konflikte wie jener, den die Aserbaidschaner gegen die Armenier austragen, folgen ihren eigenen Gesetzen. Jetzt steht auch Moskau vor dem Phänomen, dass ein islamischer Volksorkan über alle Barrieren der Vernunft hinwegfegen kann, befürchtet das österreichische Blatt Die Presse. Der Figaro aus Paris stellt fest, die politischen Machthaber der Sowjetunion haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Machtmittel eingesetzt, es sei denn, sie wollten Armenien und Aserbaidschan mit einem Truppenkontingent besetzen, das so umfangreich wäre wie jenes, das während 10 Jahren in Afghanistan nicht zum Ziel gekommen ist. Gorbatschow muss jetzt seine Entschlossenheit zeigen. Andernfalls könnten seine konservativen Gegner die gespannte Lage ausnutzen und ihn dafür verantwortlich machen. Was jetzt auf dem Spiel steht, ist Gorbatschows Schicksal. Soweit Le Figaro. Einen anderen Aspekt betont die französische Zeitung Nice Matin. Die immer erschreckenderen Gefahren, denen die Armenier in der Sowjetunion ausgesetzt sind, und die bürgerkriegsähnliche Lage in Aserbaidschan haben bereits eine bisher einmalige Folge gehabt. Der gesamte Westen billigt Michail Gorbatschows Entscheidung, die Rote Armee einzuschalten, und hofft im Stillen, dass er damit Erfolg haben wird. Alle Staaten des Atlantikpaktes hoffen auf eine Stabilisierung der Machtposition des sowjetischen Parteichefs und auf die Wiederherstellung der Ordnung im Kaukasus. So sehr die Besetzung Afghanistans empörte Proteste hervorgerufen hatte, so sehr wird der mit Ungeduld erwartete Einmarsch in Armenien und Aserbaidschan mit Erleichterung aufgenommen. Nach der französischen Zeitung Nice Matin die Meinung des römischen Blattes Il Messaggero. Es besteht die Gefahr, dass sich 1990 die sowjetische Krise auf unumkehrbare Weise verschärft, unter dem Druck des fortschreitenden Verfalls des Wirtschaftssystems, der Unabhängigkeitsbestrebungen des Baltikums und der Aussicht, dass im Kaukasus und in Zentralasien eine Situation entsteht, die in der Mitte zwischen Libanon und Afghanistan liegt. Das bedeutet für den Westen und in erster Linie für Europa die Verpflichtung gegenüber der UdSSR, eine koordinierte und vor allem eine mutige Politik zu verfolgen. Der destabilisierende Effekt eines Zusammenbruchs der UdSSR oder des Versuchs einer gewaltsamen Restauration würde eine äußerst ernste Bedrohung für den Weltfrieden darstellen. Europa und die USA müssen deshalb heute der Sowjetunion die Schaffung gemeinsamer Instrumente der kollektiven Sicherheit und der politischen Zusammenarbeit vorschlagen, mit denen die mögliche Krise bewältigt werden kann. Damit muss Moskau die Sicherheit gegeben werden, dass eine Erneuerung der föderalen Strukturen der Sowjetunion oder auch die Abspaltung einiger Republiken keinerlei strategisches Risiko bedeutet, fordert Il Messaggero. Zu den Auflösungserscheinungen des östlichen Militärbündnisses führt Le Monde aus. Der Warschauer Pakt macht schwere Zeiten durch. Die fast gleichzeitig gestellten Forderungen nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei, Polen und Ungarn sind ein schwerer Schlag für das Bündnis. Sogar auf militärischem Gebiet würde eine steigende Zahl von Ländern Interesse an einem Neutralitätsstatus nach österreichischem Vorbild haben. der die beste Eintrittskarte für die europäische Gemeinschaft wäre und sehr viel attraktiver ist als ein Comic-Con, der sich ebenfalls auflöst. Natürlich hat Gorbatschow schon genug damit zu tun, sein inneres Reich zu retten. Aber das ist gerade einer der Gründe, warum die ehemaligen Untertanen seines äußeren Reiches angesichts der Bedrohung für die Perestroika und ihren Chef schnelle Zusagen Moskaus haben wollen. Folgert Le Monde aus Paris. Nun zum Einschreiten der Polizei gegen den Washingtoner Bürgermeister Barry wegen Drogenkonsums. Die Tageszeitung Le Républicain Lorrain aus Metz erklärt, wenn die Spürhunde des FBI es gewollt hätten, wäre Marion Barry schon früher überführt worden. Seine Vorliebe für Kokain war ein offenes Geheimnis, was in einem Land, wo in den höchsten Sphären geschnupft wird, im Übrigen nichts Besonderes ist. Daher handelt es sich eindeutig um eine wohl vorbereitete Inszenierung. Die spektakuläre Festnahme wirft die Frage auf, warum man sich so plötzlich entschlossen hat, Barry an den Pranger zu stellen. Dafür gibt es zwei Antworten, die beide politischer Natur sind. Die erste steht im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen. Barry wollte am Sonntag bekannt geben, dass er ein viertes Mandat anstrebt. Damit ist es jetzt natürlich aus. Die zweite hat mit dem Image zu tun, dass Bush wenige Tage vor einem wichtigen Gipfeltreffen über die Drogenbekämpfung seinem Land verleihen will. Resümiert Le Républicain Lorrain. Die ebenfalls französische Zeitung Le Quotidien de Paris unterstreicht, die Länder, die fast die gesamten Kokaineinfuhren der USA stellen, behaupten seit langem, dass nichts wirklich Ernsthaftes gegen die Drogenproduzenten unternommen werden kann, solange der Rauschgiftkonsum in Nordamerika nicht eingeschränkt wird. Mit der Festnahme des Washingtoner Bürgermeisters hat die amerikanische Regierung ihnen im Prinzip bewiesen, dass sie bereit ist, dort zuzuschlagen, wo Drogen im Verkehr sind, und sei es in den höchsten Gefilden. Außerdem verschafft sie sich nachträglich eine weitere Rechtfertigung für ihre Intervention in Panama. Das, meine Damen und Herren, war die internationale Presseschau im Deutschlandfunk. Für Michail Gorbatschow viel auf dem Spiel stand, zögerte er seit 2 Jahren im Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern ein Machtwort zu sprechen. Jetzt hat er gehandelt, er hat die Sowjetarmee in Baku einmarschieren lassen. Das ging nicht ohne Gewaltanwendung vor sich. Der Konflikt ist damit jedoch nicht gelöst. Er scheint jetzt erst seinen Höhepunkt zu erreichen. Folgte man Gorbatschow vor 4 Jahren auf dem 27. Parteikongress abgegebenen Bewertungen der Nationalitätenfrage in der Sowjetunion, dann ergibt sich der Eindruck, dass er dieses Problem nicht besonders ernst genommen hat. Er hat wenig Scharfsinn darauf verwendet, auch nur dessen Konturen darzustellen. Der Parteichef schien nur noch eine weitere Harmonisierung zwischen den Nationalitäten für notwendig zu halten, in einer Zeit, als die ersten Blitze in Kasachstan und Usbekistan bereits das Gewitter ankündigten. Dass es mit voller Gewalt in Transkaukasien ausgebrochen ist, hat seine Gründe. In dieser Gegend, einer der kulturell reichsten, aber auch unablässig mit Blut getränkten, in der ein Eroberer dem anderen die Klinke und die Klinge in die Hand gab, haben sich Hass und Misstrauen konserviert, wie sonst nirgends in der Sowjetunion. Dass die Aserbaidschaner von islamischen, die Armenier von christlichen Traditionen geprägt sind, ist nur eine Facette des Problems. Nicht minder wichtig ist, dass die Armenier die Aserbaidschaner für Türken oder zumindest für deren Komplizen halten. Die Türken aber werden von den Armeniern als ihre Todfeinde angesehen und nicht nur wegen des Genozids von 1915. Umgekehrt sehen die turkstämmigen Völker in den Armeniern die Verbündeten der Russen, was diese zuweilen auch gewesen sind. Die tiefe Enttäuschung der Armenier über die Machthaber in Moskau rührte neuerdings von der Erfahrung her, im Stich gelassen worden zu sein. Tatsächlich hat Gorbatschow vor 2 Jahren wenig getan, um die Pogrome der Aserbaidschaner gegen die Armenier zu stoppen, und er hat jetzt lange gezögert, diesen Ausschreitungen ein Ende zu machen. Darüber hinaus hatte er sich im Streit um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte, zu Aserbaidschan gehörende Enklave Nagorno-Karabach auf die aserbaidschanische Seite gestellt. Jedenfalls hat er jede territoriale Veränderung abgelehnt. Vom Standpunkt des Machtpolitikers aus hatte Gorbatschow gute Gründe, seine Schritte genau zu überlegen. Es gibt in der Sowjetunion bei weitem mehr Muslime als Christen. Gorbatschow ein Denkfehler unterlaufen, eine psychologische Fehleinschätzung. Es ist ein Unterschied, ob die baltischen Völker in wohlgesetzten Worten und in demokratischen Formen die Unabhängigkeit verlangen oder ob zwei Völker im Kaukasus zuerst gegeneinander und dann gegen die Zentralmacht kämpfen. An eben diesem Punkt war die Entwicklung angelangt, als Gorbatschow sich in der vergangenen Nacht entschied, Baku besetzen zu lassen. Es handelt sich nicht allein um einen Bürgerkrieg, sondern mehr und mehr um den Versuch zur Sezession. Dieses Bestreben ist vor allem bei den Aserbaidschanern ausgeprägt, deren Volksfront an mehreren Orten bereits die Kontrolle übernommen hat und der Führung der Republik mit der Absetzung droht. Noch bedrohlicher für Moskau ist, dass die Volksfront offen die Loslösung Aserbaidschans von der Sowjetunion, ja seiner Vereinigung mit dem iranischen Teil Aserbaidschans fordert. Das wäre dann keine innersowjetische Angelegenheit mehr, sondern ein internationaler Konflikt. Solche Möglichkeiten zur Irredenza haben die Armenier nicht. Sie müssen sich, ob freiwillig oder nicht, an die Russen halten. Gorbatschow befand sich bei dieser Sachlage nicht länger in der Rolle des Vermittlers, der sich am Ende auf die Seite des Stärkeren stellt. Er musste vielmehr handeln, um das Auseinanderfallen der Sowjetunion zu verhindern. Die Volksfront der Aserbaidschaner stellte ihn vor die Wahl, kämpfen oder aufgeben. Gorbatschow hat sich entschieden, nicht für eine der beiden kämpfenden Parteien, sondern für die Rettung seiner Politik, seiner eigenen Position. In seiner bald fünfjährigen Amtszeit hat Gorbatschow zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen, die nicht mit seinen Worten, seinen Ideen übereinstimmt. Denn verkündet hat er das Recht jeden Volkes, seinen eigenen Weg zu finden. Wer über Jahrzehnte dem Teufel hinterherrennt, der riecht selbst nach Schwefel. So hat ein Zeitgenosse den Zustand der Blockparteien in der DDR formuliert. Die CDU Ost würde sich gern aus dem Würgegriff der SED-PDS befreien, aber sie kann sich dazu nicht durchringen. Doch wie soll man Wahlkampf führen und deutlich gegen die SED sein, wenn man im selben Regierungsboot mit ihr sitzt? Da hat es die Ost-SPD, unbelastet wie sie nun ist, einfacher. Aber die Begehrlichkeiten bei unseren Parteien wachsen, nur ja den Anschluss drüben nicht zu verpassen. Dietrich Möller kommentiert. Wer mit wem? Vor diese Frage sehen sich gegenwärtig fast alle deutschen Parteien gestellt, ob sie nun hüben wirken oder drüben. Sie richtet sich zwar auch auf die Bildung von Regierungskoalitionen, doch keineswegs ausschließlich. Dabei sind Erwägungen über mögliche Bündnisse in Bonn zweitrangig, weil nicht aktuell. Bis zu den Bundestagswahlen im Dezember ist es noch lange hin. Viel interessanter ist die Fragestellung in Bezug auf die Situation in der DDR sowie auf die Zusammenarbeit zwischen den Parteien in beiden deutschen Staaten. Betrachtet man die ganze Palette von beabsichtigten oder denkbaren Allianzen, so bietet sich ein überaus farbiges und vielfältiges Bild. Darin gibt es eigentlich nur zwei markante Elemente, die auch dann konstant bleiben dürften, wenn, was ständig geschieht, neue Tupfer eingefügt werden. Zum einen ist es die von fast allen ehemaligen Verbündeten alleingelassene SED-PDS, die dergestalt nicht nur vereinsamte, sondern mittlerweile von Christ-, Sozial-, Liberal- und Nationaldemokraten sowie anderen Oppositionsparteien zum politischen Gegner Nummer 1 bei den Wahlen am 6. Mai erklärt wurde. Das heißt übrigens nicht, dass sich damit schon Koalitionen in der DDR abzeichnen. Auch in dieser Hinsicht ist es für Prognosen zu früh. Das zweite markante Element in dem Bild ist die grenzübergreifende Verbindung der deutschen Sozialdemokratie. Sie ist längst mehr als eine auf zwei Parteien übertragene Vertragsgemeinschaft. Angesichts dieser engen Kooperation mit einer neu begründeten Partei, einer Zusammenarbeit, die früher oder später zur Verschmelzung führen dürfte, fehlt die SPD der Bundesrepublik im Reigen der Parteien, die in der DDR noch nach Partnern suchen. Solch Forschen ist durchaus verständlich. Denn nur bei oberflächlicher Betrachtung von Parteinamen kann man zu der Ansicht gelangen, dass CDU und CSU in den Christdemokraten der DDR ihre natürlichen Verbündeten finden. Und das gilt mit Einschränkungen auch für eine Kombination aus FDP und liberaldemokratischer Partei. Beide, die Christdemokraten und die Liberalen in der DDR, sind durch vier Jahrzehnte des Daseins in einem Block mit der SED und ihren Hilfsorganisationen geprägt. Keine Winkelzüge mehr von einer Regierung, die nicht gewählt ist. Muss nicht gar der Wahltermin in der DDR vorverlegt werden. Der Damm ist zwar gebrochen, aber die Geschwindigkeit des Nachstürzenden vielen nicht hoch genug. Ein Kommentar von Hermann Rudolph. Die materiellen Schäden beim Sturm auf die Stasi-Zentrale in der Ostberliner Normannenstraße haben sich alles in allem genommen in Grenzen gehalten. Der Bastille-Sturm der deutschen Revolution des Jahres 1989 war das nicht. Aber das Anrennen gegen den düsteren Gebäudekomplex, einschließlich der zerbrochenen Scheiben und herumgeworfenen Akten, hat doch ein Zeichen gesetzt. Es ist ein Warnzeichen. Zum ersten Mal ist diese Revolution an jener Grenze ins Straucheln geraten, die sie bisher in so bewunderungswürdiger Weise bewahrt hat, der Distanz zu jeder Art von Gewalt. Für eine kurze Zeit hielt das Band der Selbstbeherrschung und Besonnenheit, das bislang auch die mächtigsten Demonstrationen vor der Eskalation schützte, nicht mehr stand. Dementsprechend groß war das Erschrecken bei den Oppositionellen, die zu der Kundgebung vor dem Stasi-Gebäude aufgerufen hatten, wie bei der Regierung, wie bei den Beobachtern. Denn alle wissen, dass der Erfolg dieses Aufstandes an die Gewaltfreiheit gebunden ist. Fiele diese Schranke, brächen Zorn und Wut offen aus, könnte die ohne dies hochgefährdete Entwicklung leicht ins Unkalkulierbare und Unbeherrschbare umschlagen. Und klar ist auch, solches Umkippen der Revolution ist keineswegs auszuschließen. Die Temperatur in der DDR ist bedrohlich gestiegen, ihre innere Situation hat sich gefährlich aufgeladen. Die große Reserve an Geduld, von der der bisherige Verlauf dieses Aufbruchs lebte, aufgespeichert in vielen Jahren des Lebens unter beengten Verhältnissen, diese Reserve scheint jetzt ans Ende zu kommen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Dem stürmischen, alle Erwartungen immer wieder überholenden Beginn des Auf- und Umbruchs ist keine konsequente Umsetzung in die Praxis gefolgt. Moralisch, in gewissem Sinne auch politisch, ist das alte System vernichtet. Im Alltag, in den Betrieben und Behörden existiert es weiter, haben die alten Amtsinhaber noch immer das Sagen, auch wenn sie jetzt etwas anderes sagen als früher. Schlimmer noch, der Eindruck ist nicht abzuschütteln, dass die SED unter der Flagge ihrer Erneuererung den alten Machtanspruch wieder erhebt. Die Revolution, so fühlen viele, so fürchten viele, wird in den langen, mühsamen Verhandlungen am runden Tisch und anderswo um ihren Erfolg gebracht. Es war ja kein Zufall, dass der Volkszorn sich am Montag an der Stasi-Zentrale entlud. Die Absichten der SED-geführten Regierung, ausgerechnet den Sicherheitsdienst zu erneuern, bevor der alte wirklich aufgelöst ist, berührt die DDR-Bürger an einer hochempfindlichen Stelle. Der alte Ungeist, anders ist dieses Manöver nicht zu verstehen, der alte Ungeist soll eben doch nicht gänzlich ausgetrieben werden, ihm soll zumindest ein Überlebensreservat eingeräumt werden. Anderes kommt hinzu. Die mutwillig zur Kampagne gemachte Ablehnung neonazistischer Schmierereien, der nur zögernde Abschied der SED von ihrem Einfluss in den Medien und dem Besitz, den sie aufgehäuft hat, das langsame Vorangehen der Wirtschaftsreform. Die prekäre Lage, in die die Revolution in der DDR hineinzutreiben scheint, hat freilich auch noch andere Gründe. Erst jetzt, nachdem die erste Begeisterung verraucht ist, wird klar, wie riesengroß die Aufgabe des Umbaus von Staat und Gesellschaft ist, die vor den Menschen in der DDR steht. Der Abstand zum Westen, die Einsicht, wie tief das Regime des real existierenden Sozialismus das Land ruiniert hat, das alles droht Zorn und Verbitterung zu schüren, weil nicht absehbar ist, wie Abhilfe geschaffen und ein mit der Bundesrepublik einigermaßen vergleichbarer Lebensstandard entstehen kann. Es muss ungeduldig machen, gegenüber dem alten Regime, aber zunehmend...